geht's nach Downtown, wo es nach Armut stinkt. Ab nach Downtown, die im Dreck versinkt. Ab nach Downtown, wo die Schiene linkt. Es ist so auf der Skid Row. Auf der Skid Row. Ab geht's nach Downtown, wo kein Taxi hält. Downtown, wo der Putz zerfällt. Ich leb Downtown. Lässt dich Gott im Stich. Ich leb Downtown. Wird ein Mann wie ich niemals froh. In der Skid Row. Und ich hoff, irgendwer holt mich hier mal raus. Denn ich merk mehr und mehr, ich halt's nicht mehr aus. Jeder Tag fällt mir schwer, ich muss endlich raus. Ich muss raus aus dem Dreck, ich verreck sonst. Gib mir nur einen Wink und ich komm hier raus. Denn ich spür, ich versink, ich halt's nicht mehr aus. Und bevor ich ertrink, muss ich endlich raus.